Deutschlandfunk. Nachtradio. Und Sie hören die zweite Stunde des Soundchecks. Heute heißt unser Thema Lärchenzungen in Aspik, benannt nach dem gleichnamigen Album von King Crimson. Eine Tonspur durch den progressiven Rock der 70er Jahre mit Karl Lippegaus und unserem Autor Émeric Leroy aus Paris. Diese Musik wird vielleicht dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Winfried Trenkler leitete damit seine unvergessene Schwingungensendung im WDR immer ein. Aus seinem Album Lord of the Rings, nur echt mit dem grandiosen Foto des Autors von Der Herr der Ringe, Tolkien, im Innencover dieser LP. The Black Riders and Flight for the Fjord von Bo Hansson. Ausführlich widmet sich Aymeric Le Roy in seiner Geschichte des progressiven Rock, erschienen bei Le Mot et le Reste in Marseille, nicht nur den britischen und amerikanischen Bands, sondern auch anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel Italien oder Schweden. Ein Zitat: Für King Crimson wird Nordamerika bald zur absoluten Priorität, aber die Fans müssen sich in Geduld üben. 6 Monate nachdem sich die neue Formation im Zoom Club in Frankfurt zum ersten Mal im April 1971 live vorgestellt hat. Die Besetzung von King Crimson für diese neue Band gestaltet sich kompliziert. Zum Gitarristen Robert Fripp und seinem Texter Pete Sinfield stößt der verlässliche Saxophonist Mel Collins. Es findet sich auch rasch ein neuer Schlagzeuger in Ian Wallace, aber erstmal gibt es noch keinen Bassisten und Sänger. Dann einigt man sich auf Boss Burrell, der einige Grundkenntnisse im Gitarrenspiel hat und rasch E-Bass lernt. Fripp persönlich kümmert sich darum. Im November 1971 erscheint das Album Islands, gefolgt von 50 Konzerten in den USA. Die beiden jeweils 10 Minuten langen Stücke auf diesem Album haben wenig mit dem früheren Sound von King Crimson gemeinsam, schreibt Le Roy. Sie klingen dezent, betont akustisch und minimalistisch. Aymeric Le Roy spricht hier von einer metaphorischen Dualität, von romantischen bzw. kontemplativen Versen auf der einen Seite und einer unverblümt sexuellen Ader, wie zum Beispiel im folgenden Song. Das Ganze ergibt dann ein zutiefst heterogenes Oeuvre in seiner Globalität schwer zu erfassen, meint der Autor. In Ladies of the Road freut sich die Band schon auf die Groupies, die sie auf ihrer langen US-Tournee treffen werden. Auch dieses Album ist in diesem Monat in einer hervorragenden neuen Abmischung veröffentlicht worden. Speziell überwacht natürlich von Robert Fripp. Ein Ausschnitt aus dem Album Islands. A flower lady's daughter, as sweet as holy water, said I'm a school reporter. Please teach me, I taught her. Two-fingered Levite sister said peace, I stopped, I kissed her. Said I'm a male resister. I smiled and just unzipped her. Hey, Genesis erlebten einen langsamen Aufstieg, der nach 4 Jahren Vorbereitung 1972 Früchte trug. Im Frühjahr 1971 war Steve Hackett als Gitarrist zur Band gestoßen. Es folgten ein markanter Erfolg in Italien, wo sie zuerst als herausragende Band anerkannt wurden, eine erstmal noch kurze Tournee durch die USA, dazwischen der erste Durchbruch in Großbritannien und Frankreich. 3 Alben bildeten den wichtigsten Beitrag von Genesis zum progressiven Rock. Nursery Crime 1971, Foxtrot 1972 und Selling England by the Pound 1973. Mit ihrem neuen Schlagzeuger Phil Collins erzielten Genesis auf Nursery Crime einen stärkeren rhythmischen Fluss und die Musik gewann an Leichtigkeit. Eine stärkere Interaktion zwischen Text und Musik war zu spüren. Der Song Harold the Barrel erzählt von einem Restaurateur, der von der Polizei verfolgt wird, weil er seinen Gästen statt Tee und Biskuits menschliche Zehen, how shocking, verkauft hat und nun droht, sich aus dem Fenster zu stürzen. Émeric Leroy, L'histoire du rock progressif. In Frankreich markiert das Jahr 1972 das Ende der ersten Welle des Prog-Rock. Fast alle großen Underground-Bands von 1968 bis 1969 haben ihre Aktivitäten eingestellt. Andere wie Magma und Gong haben sich radikal neu orientiert. Die Gründe sind ein Mangel an Auftritten, Publikum, Unterstützung durch die Plattenfirmen. Einige Gruppen sind gezwungen, ihre Musik zu formatieren oder Popsänger zu engagieren. Moving Gelatine Plates waren die Entdeckung des Festivals von Le Bourget 1970 und wurden von CBS gesigned, für die sie 2 Alben aufnehmen konnten, an der Schnittstelle von Soft Machine, Fundagraph Generator und Pink Floyd. Besonders das 2. Werk, The World of Genius Hans, enthüllt einen überdurchschnittlichen Erfindergeist und eine besondere instrumentale Dichte. Le rock progressif, pour moi, c'est l'idée d'une musique rock qui ne soit pas limitée au format pop, couplet, refrain de 3-4 minutes, mais qui se permette, qui s'autorise d'avoir la même ambition qu'une symphonie classique. Progressive Rockmusik ist für mich eine Idee von Rock, die nicht in Begriffen von Strophe und Refrain im 3-Minuten-Format funktioniert, sondern dieselben Ambitionen haben kann wie eine klassische Sinfonie. Eine komponierte, komplexe, ausgeklügelte Form von Rockmusik und das ohne Grenzen. Rockbands arbeiten oft mit einer Botschaft, die der Sänger ausdrückt. Hier aber handelt es sich um eine quasi demokratische Form. Das heißt, im Progrock ist jedes Instrument im gleichen Rang wie der Gesang. Die Message ist nicht nur literarisch, textbezogen, sondern auch musikalisch. Manchmal ist es auch reine Instrumentalmusik. Es ist also eine komponierte, sehr reine Musik und durch ihren Anteil an Improvisation leitet das Ganze in Richtung Jazz bzw. Jazzrock. Ich arbeite also mit einer ziemlich strengen Definition für das, was das Herz des Progrock betrifft. Donc j'ai une définition quand même assez précise de ce qu'est le cœur du rock progressif. C'est vraiment la question, c'est de tout remettre en contexte, quoi, de parler des choses. Enfin, moi, la façon dont j'exprimerais ça, c'est d'essayer de, par rapport à un disque que j'apprécie, d'essayer de m'imaginer et de raconter sur papier ce qui se passait dans le studio au moment où ils ont fait le disque, quoi. Qui était là, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, pourquoi la musique s'est passée de cette manière. Donc, effectivement, il faut remonter à la source de plein de choses, des influences, de la vie personnelle des gens. Mais en même temps, ne pas non plus se perdre là-dedans, enfin de synthétiser toutes ces choses et après arriver très vite à s'intéresser quand même à la musique elle-même, mais en sachant d'où elle vient, pourquoi elle est là. Es geht wirklich bei dieser Arbeit, die ich mache, darum, die Dinge in ihrem Kontext zu sehen und die Einflüsse zurückzuverfolgen. Ich würde sagen, wenn mir eine Platte gefällt, versuche ich mir vorzustellen und danach natürlich zu Papier zu bringen, was im Studio passiert ist, in diesem speziellen Moment, als die Platte entstand. Wer war da? Was strebten sie an? Warum nahm die Musik diese Richtung? Dafür muss man an die Quelle von vielen Dingen zurückkommen, an die Einflüsse herankommen, das persönliche Leben dieser Leute. Gleichzeitig darf man sich dabei nicht verlieren. Man muss alle Fäden zusammenführen und sich dann sehr schnell und gezielt der Musik widmen, genau spüren, wo sie herkommt, warum sie da ist. Aymeric Le Roy. 1972, schreibt er, brachten Yes zwei neue Studioalben heraus, Fragile im Januar und Close to the Edge im September. Das erste, Fragile, machte deutlich, die Gruppe hatte jetzt alles in der Hand, um ihre künstlerische Vision umzusetzen. Um noch stärker zu werden, musste der eine echte Mangel an Fragile noch korrigiert werden, nämlich die überflüssigen Solo-Exkurse. John Anderson steuerte die große Form an, eine Suite, die eine ganze LP-Seite umfassen sollte, um die Dimension von Musikalität und Spiritualität seiner bevorzugten Komponisten Stravinsky und Sibelius anzustreben. Sich vom Pop-Idiom lösen und eine neue Musik erfinden, von allen kreativen Zwängen befreit. Zum ersten Mal zogen Yes sich 3 Monate hintereinander ins Studio zurück. Die Superproduktion Close to the Edge, in langen Nächten am Mischpult mit dem Toningenieur Eddie Offord realisiert, forderte ihren Tribut, nämlich den Ausstieg des Drummers Bill Bruford, der endlich der Einladung Robert Fripps folgte und bei King Crimson einstieg. John Anderson sagte, er habe sich für die mit Steve Howe komponierte Suite Close to the Edge von Hermann Hesses Buch Siddhartha inspirieren lassen. Was das dritte Stück und das letzte Stück des Albums Close to the Edge bedeutete, Siberian Khartoum, das kann allerdings auch Aymeric Le Roy nicht erklären. Muss man auch nicht, die Musik ist einfach grandios. Oh, Viele der Meisterwerke des progressiven Rock haben eine stattliche Länge. Close to the Edge, das Titelstück dieses Yes-Albums, 19 Minuten. Oder zum Beispiel Supper's Ready, ein Meisterwerk von Genesis, 22 Minuten lang. Das sprengt nun auch die Länge, den Rahmen dieser zweistündigen Soundcheck-Sendung. Wir können also nur Anregungen geben. Aber das waren immerhin mal 9 Minuten Yes aus ihrem Album Close to the Edge. Wie ich finde, immer noch eine sehr aufregende Musik, vor allem wenn man sie auf Kopfhörer erleben kann. Im März 1972, schreibt Emmerich Leroy in seiner Geschichte des Prog-Rock, hatte Robert Fripp bei einer gemeinsamen Tournee von King Crimson und Yes dem Drummer der Band, Bill Bruford, zugeraunt: "Ich glaube, jetzt bist du bereit, Bill." Bereit, um King Crimson beizutreten, natürlich. Bruford war ein Crimson-Fan der ersten Stunde. Den Bassisten John Wetton hatte Fripp von gemeinsamen Auftritten in seiner Jugend in Bournemouth her gekannt. Und aus der freien Improvisationsmusik kam der Perkussionist Jamie Muir, dazu der Geiger David Cross mit klassischer Ausbildung. Die neue Formation von Crimson brach mit dem alten Repertoire, von dem sie live nur noch 21st Century Schizoid Man präsentierten. Die Bühnentaufe fand in 3 Nächten im Zoom Club in Frankfurt statt, sowie mit einem denkwürdigen TV-Auftritt im Beat Club samstagsnachmittags bei Radio Bremen ausgestrahlt, bei dem Jamie Muir mit einer Tierhaut agierte und künstliches Blut ausspuckte. Diesen wunderschönen Auftritt von King Crimson kann man jetzt nacherleben auf der der einem Album von King Crimson beigefügten DVD. Um die Jahreswende entstand dann das Album Lerchenzungen im Aspik, das im März 1973 erschienen ist. Jamie Muir hatte die Musik der Band durch diese kulinarische Metapher charakterisiert. 1974 ist King Crimson ohne Muir schon wieder auf ein Quartett reduziert. Fripp tut sich während der Sommerpause wie immer etwas schwer damit, neue Songs zu schreiben, und John Wetton, der Bassist, hat deutliche Fortschritte als Sänger gemacht. Das 1992 veröffentlichte Album The Great Deceiver präsentiert uns wunderbare ergänzende Live-Aufnahmen aus jener Zeit von einer der besten Crimson-Besetzungen überhaupt, The Night Watch aus Pittsburgh, 29. April 1974. Suffered here, country wrecked with Spanish wars. Now comes the chance to find ourselves quiet, rain behind our doors. Think about posterity again. Of little men, the Hindenburg as good and true, still living through the painter's hands, request you all to understand. Il y a quelque chose de clairement très anglais. Bon, c'est la scène de Canterbury dans les rock progressifs, musique progressive, c'est un peu une tendance plus jazz du rock progressif, mais qui se distingue du jazz rock américain comme Return to Forever ou Mahavishnu Orchestra, bon, qui est pas tout à fait totalement. Es liegt etwas sehr Englisches in dieser Musik. Die Canterbury-Szene zum Beispiel tendiert innerhalb des Prog-Rock mehr zum Jazz als andere. Aber das unterscheidet sich auch stark vom amerikanischen Jazz-Rock wie bei Return to Forever oder dem Mahavishnu Orchestra. Man findet einen ausgeprägten Sinn für melodisches, lyrisches, große, breite Orgelflächen, darüber ein Saxophon wie auf Third von Soft Machine. Sehr schöne Melodien, starke Improvisationen und einen Sinn fürs Lyrische. Das ist tatsächlich etwas, das diese Szene besonders geprägt hat, sagt Émeric Leroy, unser Rockhistoriker der progressiven Ära heute in Soundcheck. Und hier noch Hatfield and the North mit Big Jobs Number 2. Myself recently, so I try my best to make it sound nice. I hope that the music turns you on like it's turning on me. Should be a love symphony. And through the medium of the Mana Mobile, I would like to sing this song in the Hatfield style. For us, we wouldn't be here to sing our songs and entertain. Plug us in and turn on the mains. We have to leave here tonight. I hope that it will sound alright. We're trying hard to make it sound nice. I hope that the music turns you on while you're drinking your tea. Do you have enough of the love? Thank you. Der Held des Genesis-Albums The Lamp Lies Down on Broadway heißt Rail, ein New Yorker mit puerto-ricanischer Herkunft, kürzlich aus einer Erziehungsanstalt entlassen. Während er eines Nachts am Times Square herumirrt, bemerkt Rail plötzlich, wie er in eine parallele unterirdische Welt abgleitet. Dort wird er eine Reise als Initiation erleben, die ihn mit seinen Ängsten, seinen Wünschen und seinen intimsten Fantasien konfrontiert. Das könnte Ihnen, liebe Nachtschwärmer, im Soundtrack auch passiert sein oder mit mehr und mehr progressiver Rockmusik passieren. Aymeric Le Roy hat einen hervorragenden Führer durch dieses Gebiet der Rockmusik geschrieben, 450 Seiten lang, bisher nur auf Französisch erschienen, 25 Euro. Wir haben es trotzdem hier vorgestellt. Erschienen ist es beim Kleinverlag Edition Le Mot et le Reste in Marseille. Alle Angaben zu dieser Sendung bekommen Sie, wenn Sie uns einfach eine Mail schicken an den hörerservice@deradio.de. Mein Name ist Karl Lippegaus. Und zum Ausklang hören wir noch Steve Hackett mit Ace of Space. Danke für Ihr Interesse. He says to me, now can't you see, where the raven flies, there's jeopardy. We've been cured on the couch, now you're sick with your grouch. I'll not risk my honey pouch, which my slouch, the west hung very low.